ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen. In diesem Podcast greifen wir jeden Donnerstag ins Archiv und wiederholen Radioklassiker in ihrer ursprünglichen Form. Hörspielkrimis, skurrile Audiofundstücke, die immer noch Spaß machen. Und diesmal haben wir sogar eine Krimi-Komödie gefunden, die Ihnen gefallen wird. Eine Ehe bricht auseinander und es wird hochdramatisch. Herrlich. Kein Mucks mit Highlights aus den ARD-Anstalten. Und einige von Ihnen wissen schon, wohin jetzt die Reise geht. Wir schalten um zum Süddeutschen Rundfunk nach Stuttgart. Und dort hörte man vor 68 Jahren, am Abend des 8. November 1957, erstmals dies hier. Aus Studio 13, unserem neuen Studio für Kriminalisten, das sich hoffentlich recht viele Freunde erwerben wird, hören Sie nun zu seiner Eröffnung ein Kriminalstück von Michael Brett. Das Todeshalsband. Natürlich, wir sind mal wieder zu Gast im Studio 13 des ehemaligen Süddeutschen Rundfunks. Mit dem Todeshalsband ging es los. Stolze 40 Jahre lang lief diese Radio-Krimi-Wundertüte. Rund 600 Stücke wurden produziert. Und wir haben in der Vergangenheit von Kein Mucks schon mehrfach eine Auswahl präsentieren können. So auch diesmal. Nach dir, Liebling. Richtig, nach dir, Liebling. So heißt das Hörspiel, um das es nun geht. Was ist denn heute so spannend in der Times? Die Todesanzeigen. Also wirklich? Eine Altersgenossin von dir hat das Zeitliche gesegnet. Aha. Das sind Clarissa und Gregory Blake. Und die haben sich längst auseinandergelebt. Nach dir, Liebling, entstand 1985 im Studio 13. Und die Stimme der Clarissa, die kennen Sie, oder? Ich habe so ein komisches Gefühl im Bauch, als ob irgendetwas auf mich zukäme. Das ist die Schauspielerin Katrin Ackermann. Wir müssen die Sache schon selbst in die Hand nehmen. Wir? Katrin Ackermann hörte man verhältnismäßig selten in Funkhörspielen. Seit Ende der 50er Jahre spielte sie vielfach in Kinofilmen und Fernsehserien. Einen ihrer ersten TV-Auftritte hatte sie in einer schwarz-weißen Krimiserie mit dem seltsamen Namen Die Karte mit dem Luchskopf. Ich möchte Herrn Lux sprechen. Wie ist Ihr Name? Ich bin angemeldet. Ihr Chef weiß Bescheid. Katrin Ackermann, 1963 im ZDF. Die Karte mit dem Luchskopf, da spielte sie eine mondäne Kundin, die die Detektei Lux aufsucht. Doch der Chef ist nicht da. Ja, aber er muss doch da sein. Nur weil ich mich eine Viertelstunde verspätet habe, kann er doch nicht gleich wegrennen. Ich bin bestellt. Doch was die Kundin in dieser Folge nicht wusste, es gibt gar keinen Herrn Lux. Denn in dieser putzigen 63er ZDF-Vorabend-Schmunzelkrimiserie ermittelte eine weibliche Detektivin in der Hauptrolle. Woher soll ich denn wissen, dass da etwas nicht stimmt? Sie sagen doch selbst, dass das Bild geklaut ist. Aber das habe ich doch damals nicht gewusst. Nein. Katrin Ackermann sah man in vielen Fernsehkrimis, in Der Nachtkurier meldet, in Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger, Hamburg Transit, Der Kommissar und im Tatort. Dort war sie zunächst in den 70er Jahren ein paar Mal zu sehen. Eine durchgehende Tatortrolle bekam sie in den 2000er Jahren als Annemarie Lindholm, Mutter von Ermittlerin Charlotte Lindholm, also Maria Furtwängler. Und das passte perfekt, denn Katrin Ackermann ist tatsächlich die Mutter von Maria Furtwängler. Al? Ja? Du kannst heute Abend nicht zu dem Spiel Doch, gehen. Doch, ich gehe. Ja. Und wen, beziehungsweise was, hören Sie hier? Al? Du kannst nicht zu diesem Spiel gehen. Wieso nicht? Weil ich Gäste eingeladen habe. Gäste? Wer kommt denn freiwillig hierher? Das ist Katrin Ackermanns bekannteste Synchronrolle als Peggy Bundy in der Fernsehcomedy Eine schrecklich nette Familie. Sie sind neu in der Nachbarschaft. Sie wohnen seit 2 Monaten hier und haben noch keine Freunde. Wir wohnen seit 15 Jahren hier und haben noch keine Freunde. Ich möchte endlich mal Freunde. Langsam, warte mal. Eine schrecklich nette Familie war eine überdrehte und weitgehend geschmacklose US-Sitcom um den Schuhverkäufer Al Bundy. Al? Dieses Al wurde zum Catchphrase der Serie. Katie Segal spielte die Ehefrau Peggy Bundy im Original und Katrin Ackermann sprach sie auf Deutsch. Als Al Bundy sah man Ed O'Neill, auf Deutsch Rüdiger Barr. Willst du damit sagen, es ist meine Schuld, dass wir keine Freunde haben? Oh nein, denn ich bin es ja, die vor dem Fernseher sitzt, rülpst und dabei die Hand in die Hose schiebt. Married with Children war so überzogen, dass die Serie 10 Jahre erfolgreich lief. Ab 1992 kam sie in synchronisierter Form zu RTL. In allen 260 Folgen hörte man Katrin Ackermann und Rüdiger Barr. Und ein scheußliches Lacherband. Ich schlage doch nur vor, dass wir uns an einem Abend ein paar Gäste einladen und dass du nett bist zu ihnen. Oh, ich werde sehr nett sein. Wie nett findest du das? Ich bin einfach gar nicht da. Diese nur in Deutschland so klingenden Brüllerlacher aus Eine schrecklich nette Familie waren so over the top, dass viele Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer dieser Generation bis heute denken, unter allen Comedy-Formaten läge künstliches Gelächter und dass das so sein müsste. Tatsächlich gab es die Lacher auch im US-Original nur viel dezenter, denn man hatte die Sitcom vor Studiopublikum aufgezeichnet. Doch konnte man die Lacher aus der US-Version technisch nicht von der deutschen Tonfassung trennen, weshalb auch das Lachen in Deutschland neu eingespielt werden musste. Und das klang mitunter, als würden 20 Leute in einem Aufzug abstürzen. Katrin Ackermann wird in unserer Nach-dir-Liebling-Krimi-Hörspielkomödie gleich ohne eingespielte Lachschleifen als Clarissa zu hören sein, versprochen. Clarissas Gatten Gregory, den verkörpert ein Mann, der Mitte der 1980er ein sehr bekannter Fernsehschauspieler war. Die Tatsache, dass ich heute einer der gefragtesten Unternehmensberater Englands bin, das könnte ja alles gar nicht gleichgültiger sein. Das ist Werner Kreindl. Ich bin am Verdursten wie ein Baum in der Wüste. Oh, Greg, du bist so poetisch heute. Werner Kreindl war ein österreichischer Theaterschauspieler. In den 60ern wurde er fürs Fernsehen entdeckt. Neben Bühnenadaptionen war auch Kreindl ein Mann für Krimiserien. In allen Staaten der Welt wird Landesverrat und Spionage schwer bestraft. Und alle Zuchthäuser sind gleich schlecht. Das ist er 1967 in Die fünfte Kolonne, die erste Spionageserie des deutschen Fernsehens im ZDF, nach wahren Begebenheiten. Unsere Leute haben gegen jedermann höflich zu sein, selbst wenn es sich, wie zum Beispiel bei Herrn Werner, um einen westlichen Vertrauensmann handelt. Ich bin kein Faumer. Danke. Leider kann ich Ihnen jetzt kein Kompliment machen. Auf einen so billigen Trick hätten Sie nicht hereinfallen dürfen. Ein braver Bürger weiß gar nicht, was ein V-Mann ist. Er würde höchstens den Ausdruck Spion kennen. Werner Kreindl war auch in gängigen Reihen wie Das Kriminalmuseum, Fernfahrer, Der Kommissar oder Sonderdezernat K1 zu sehen. 1978 bekam er selbst eine langlaufende Ermittlerrolle. Göttmann? Ah ja, danke. Und diese Figur hieß Göttmann. Ja, hier ist Karl Göttmann aus München. Wir haben einen Hinweis auf einen eurer Dealer bekommen. Ja, danke. Danke bestens. Wieder eine Münchner Krimiserie, Soko 5113. Und deren Leiter, der kam 123 Folgen lang zum Einsatz. Hochbetrieb bei der Sonderkommission. Kommissar Göttmann ist mit seinen Leuten einer internationalen Autoschieberbande auf der Spur. Soko 5113, eine ewige Vorabendserie des ZDF. Kreindl spielte den ersten Hauptermittler. An seiner Seite damals Bernd Herzsprung, Dieter Krebs, Ingrid Fröhlich und Wilfried Klaus als Schickel. Und der wurde mit 33 Staffeln ein Fernsehdetektiv-Rekordhalter. Hier wieder Werner Kreindl. Sie observieren Kreuzbergs Villa und fotografieren jeden Besucher. Eine Kamera liegt drüben im Schrank. Filme auch. Soko 5113 zeigte in den frühen Folgen, dass Polizeiermittler keine abgehobenen Solisten waren, sondern teamfähige, ganz normale Menschen. Man legte großen Wert auf realistische Darstellung der Polizeiarbeit und kriminaltaktische Exaktheit. Nur die Titelmusik klang nach Der Preis ist heiß. Ja, Soko-Chef Göttmann wurde Werner Kreindls langlebigste und zugleich letzte Fernsehrolle. Im Hörspiel dagegen war Kreindl, genau wie Katrin Ackermann, ganz selten dabei. Wie schön, dass es das Studio 13 gab, denn dort spielten sie einmal zusammen in dem Radiokrimi, den ich Ihnen versprochen hatte. Und der kommt jetzt. Los geht's. Eine Aufnahme des SDR von 1985. Viel Vergnügen. Die nun folgende Sendung können Sie stereophon empfangen. We'll be right back. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, bringen wir nun mit Elke Abele, Katrin Ackermann, Werner Kreindl und Jürg Löw in der Inszenierung von Anke Beckert ein schwarzes Kriminalkomödchen von David Wheeler. Ein gemischtes Doppel, in dem zwei verliebte englische Pärchen sich ein paar böse Streiche spielen. Sehr höflich, versteht sich. Doch was ein echter Gentleman ist, wahrt selbst dann noch die Form, wenn eine Dame ihn ins Jenseits schicken will und sagt, nach dir, Liebling. Brauchen wir die Musik noch? Ich nicht. Ich dachte, sie regt dich an. Nur bis zu einem gewissen Punkt. Da mach sie doch aus. Nein, nicht. Was? Was nicht? Du hast dich bewegt. Oh, entschuldige. Es ist wirklich kein Honigschleckenmodell zu stehen. Nichts auf dieser Erde wird einem geschenkt, John. Viva, Clarissa. Viva. Da. Schon wieder. Ja, plötzlich zuckt's einfach. Irgendwo. Ja, das sehe ich, aber zucken sollte ein Modell eben nicht. Vor allem nicht, wenn es nackt ist. Ich bin schließlich kein Profi. Du wirst bezahlt für das, was du hier tust. Nicht für alles. Was soll das heißen? Dass es nur mein Körper ist, den du gemietet hast. Na klar, weil er meine Idealmaße hat. In jeglicher Hinsicht, meine ich. Du bist also zufrieden? Bisher durchaus. Also, manchmal, da frage ich mich wirklich... Halt still! Ja? Was ist? Da frage ich mich wirklich, was Gregory wohl von uns denkt. Der hat doch nur seinen Computer im Kopf. Ist ja selbst schon einer. Ob er noch nichts gemerkt hat? Und wenn schon. Ich hab dir doch gesagt, dass unsere Ehe seit Jahren keine mehr ist. In gewisser Hinsicht bedauerlich. Ihr besitzt dieses prachtvolle alte Haus. Ihr seid ein interessantes und bekanntes Paar. Im Grunde fehlt euch nichts, wenn man davon absieht, dass ihr keine Kinder habt. Und dass wir keine haben wollten, war so ziemlich der einzige Punkt, in dem Gregory und ich uns einig waren. Kinder oder Karriere. Na gut, dass nicht alle so denken. Natürlich denken nicht alle so. Die meisten wollen heiraten und sich fortpflanzen. Aber wenn man begabt ist, künstlerisch zum Beispiel... Verdammt nochmal, wenn du nicht endlich stillhältst, muss ich aufhören. Ich sehne mich sowieso nach einer Pause. Oh Gott, das ist sicher Mrs. Rivers. Hoffentlich mit einem starken Kaffee. Herein, nur herein. Moment, so warte doch. Wo ist bloß mein Bademantel? Guten Morgen, Mrs. Rivers. Guten Morgen, Mrs. Blake. Clarissa, mein Bademantel. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Mrs. Rivers. Aber John, wir sind doch alle erwachsen. Vielen Dank, Mrs. Rivers. Sie hört fast gar nichts mehr, weißt du? Es geht ja weniger darum, was sie hört. Soll ich was zum Mittagessen machen, Mrs. Blake? Nicht für uns, danke. Gar nichts? Mr. Woodgate und ich lunchen auswärts. Und mir soll's recht sein. Aber fragen Sie bitte meinen Mann. Ich weiß nicht, was er für Pläne hat. Oh, Maggie. Ja? Du siehst mal wieder hinreißend aus. Aber was gibt es denn dann zu seufzen? Weil ich unglücklich bin. Gibst du mir mal den Ordner Vereinigte Zirkonium, Liebes? Ja. Aber ich bin nicht der Grund, danke. Bitte. In gewissem Sinn natürlich doch. Gregory. Seit du meine rechte Hand geworden bist, wird mir jeden Tag klar, wie leer das Leben mit meiner sogenannten Frau ist. Ach, Greg, warum hast du sie auch geheiratet? Es ist so lange her, dass ich es völlig vergessen habe. Irgendeinen Grund hat es vermutlich gegeben. Wahrscheinlich habe ich mir eingebildet, dass Clarissa mir irgendwie nützlich sein könnte. Vielleicht hättet ihr eine Familie gründen sollen. Mit Kindern ist eine gescheiterte Beziehung genauso wenig zu retten wie ein verrostetes Auto mit einer neuen Lackierung. Sei nicht so verbittert, Leicht gesagt. Ihr Interesse an meiner Arbeit ist zum Beispiel gleich null. Während ich mit dir einfach alles besprechen kann. Du bist die geborene Zuhörerin. Danke. Aber sie... Die Tatsache, dass ich heute einer der gefragtesten Unternehmensberater Englands bin, dass es nicht zuletzt mir zu verdanken ist, wenn in der britischen Industrie das Wort Effizienz wieder groß geschrieben wird. Das könnte ja alles gar nicht gleichgültiger sein. Das ist schon eine Schande, wirklich. Sie hält ihr albernes Herumgeklopfe an irgendwelchen Felsbrocken für den Gipfel menschlicher Aktivitäten und ist total blind für die Leistungen anderer. Aber ich bin's nicht, Liebster. Nein, mein Kind. Was für hübsche Augen du hast. Nur... Was denn? Ach, nichts. Gib mir lieber einen Kuss. Ich bin am Verdursten wie ein Baum in der Wüste. Oh, Greg, du bist so poetisch heute. Oh Gott, das ist sicher Mrs. Rivers. Mit Kaffee hoffentlich. Herein! Nur herein! Morgen, Sir. Morgen, Miss. Guten Morgen, Mrs. Rivers. Ich habe Ihnen auch ein paar süße Stückchen mitgebracht. Ich weiß, Sie beide mögen sowas. Sehr freundlich. Wie? Sehr freundlich von Ihnen. Ja, schön heute, nicht wahr? Aber später soll es Regen geben. Oh Gott. Mrs. Blake und ihr Adonis wollen nichts zum Mittagessen. Aber wie ist denn mit Ihnen? Danke. Miss Harvey und ich essen in der Post. So? Rohkost? Auswärts. Wir essen auswärts, Mrs. Rivers. Also, so geht das nicht weiter. Tatsache ist... Er hat so viel Kunstverständnis wie diese Gabel hier. Und wie hat er mich mit Komplimenten überschüttet? Wie hat er mein Werk bewundert, als wir uns kennenlernten? Ich war damals in meiner etruskischen Periode. In was für einer? Ich habe damals hauptsächlich Büsten gemacht. Sinierende, geheimnisvolle Köpfe. Wie die alten Etrusker. Ah ja, die alten Etrusker. Anfangs wirkten seine Bemerkungen ja noch halbwegs intelligent, bis er sich nur noch wiederholte und mir klar wurde, dass es hochgestochene Gemeinplätze waren. Reine Phrasen. Inzwischen, wie dir ja nicht entgangen ist, gibt er überhaupt nichts mehr von sich, äußert sich höchstens noch übers Wetter und die Wirtschaftslage und hat natürlich auch keine Ahnung, was der entfesselte Prometheus für mich bedeutet. Das ist wohl eine der größten Sachen, mit denen du je zugange warst. Das ist die größte Sache, Johnny Boy, die ihn einen Dreck interessiert, wie gesagt. Wahrscheinlich ist er zu sehr mit seiner Arbeit beschäftigt. Arbeit? Ha, dass ich nicht lache. Du, lass mir noch ein paar Karotten übrig, mein Junge. Oh, verzeih, hier. Arbeit nennst du das, was Gregory macht? Diesen blödsinnigen Computer mit Firmenstatistiken füttern und anschließend seinen Kunden erklären, dass sie doppelt so gut dastehen, wenn sie die halbe Belegschaft entlassen? Das nenne ich Bauernfängerei. Ach, das macht er? Mhm. Und das ist noch eine schmeichelhafte Umschreibung. Du magst du noch die restlichen Kartoffeln? Nicht unbedingt. Umso besser. Ich habe einen Bärenhunger. Noch Wein? Mhm. Ich frag mich, was er bloß den ganzen Tag macht. Noch dazu mit dieser langweiligen Schnepfe aus Croydon. Du meinst Margaret? Margaret. Ist doch ein recht nettes Mädchen, diese Maggie. Findest du? Du glaubst doch nicht, dass die beiden... Was? Na, du weißt schon. Großer Gott, nein. Ich sag dir doch, er ist ein Roboter. Bei Robotern musst du nur den richtigen Knopf drücken, damit sich was rührt. Mein lieber Junge, nach meiner Kenntnis der Dinge, und die ist auf dem Gebiet nicht gering, ist Gregory impotent. Ja, impotent. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Könntest du etwas leiser sprechen, mein Schatz? Wieso leiser? Die Leute sehen schon her. Na und? Wird doch noch sagen dürfen, wo es bei diesem Nullbock fehlt. Ja, ja, schon gut. Käse oder Obst zum Nachtisch? Für dich ein kleines Helles, ja? Trockener Sherry wäre mir ehrlich gesagt lieber, Greg. Ja, aber Sie haben hier Bier vom Fass. Na gut, wie du meinst. Ein kleines und ein großes Helles, bitte. Möchtest du was essen? Das Menü sieht eigentlich recht ordentlich aus. Und der Preis aber auch. Sie machen hier eine vorzügliche Pizza, Maggie. Wie du meinst, Gregory. Und zwar mal Pizza, bitte. Also, was mich wirklich zum Wahnsinn treibt an diesem Frauenzimmer... Du meinst Clarissa? Ja, ich meine Clarissa, wenn sonst. Was absolut unausstehlich ist an ihr... Wollte ich sagen, ist das alberne Getue, das sie um ihr Geklopfe macht. Sie hält sich für ein Genie. In Wirklichkeit hat sie so viel Talent wie dieser Salzstreuer hier. Aber ihre Sachen verkaufen sich doch ganz gut. Na ja, von Zeit zu Zeit blättert ihr so ein armer Irrer ein paar hundert Pfund hin und nimmt ihr dafür irgendeine Scheußlichkeit ab, um sein Bad damit zu verunzieren oder einen nicht mehr benutzten Kamin. Aber was beweist das schon? Ehrlich gesagt... Wenn ich nicht den Vorstandsetagen so fleißig abrahmen würde, wäre sie schon längst bei der Fürsorge gelandet. Hast du sie so sehr? Hassen? Ihr Bier, Sir. Danke. Ich weiß nicht, wie du auf Hassen kommst. Ja, hört sich so an, wenn du von ihr sprichst. Naja, nur dass Hassen mit Gefühlen zu tun hat. Während ich mir eigentlich zugute halte, dass es sich um eine völlig rationale, begründete und berechtigte Abneigung handelt. Cheers. Cheers. Im Vertrauen gesagt, so geht es nicht weiter. Was? Das mit mir und die und ihr. Hast du einen Entschluss gefasst? Allerdings. Willst du dich scheiden lassen? Scheiden lassen, um Himmels Willen! Hast du vergessen, Maggie, dass ihr das halbe Haus gehört? Tja, das müssten wir morgen verkaufen, wenn sie darauf besteht, dass ich sie auszahle. Und dann darf ich womöglich noch für ihren Unterhalt aufkommen. Also das wäre doch mein glatter Ruin. Vielleicht heiratet sie wieder. Aber mein Engel, wer will sie denn noch? John, zum Beispiel. Ha, Mr. Bodybuilding. Oh, er sieht schon recht beachtlich aus. Irgendwie klassisch. Ja, nur Muskeln von oben bis unten und sonst nichts. Also du glaubst doch nicht im Ernst, dass was spielt zwischen ihm und ihr. Tja, ich kann nur sagen, wenn ich 4 Stunden täglich mit einem nackten Mann allein wäre, da könnte durchaus was spielen. Du bist aber nicht Clarissa. Nein, bin ich nicht. Ich kann dir versichern, Maggie, und das nach bestem Wissen und Gewissen, dass Clarissa frigid ist. So kalt wie ein Eisschrank. Psst! Was denn? Die Leute schauen schon her. Na sollen sie doch. Man wird doch noch die Wahrheit sagen dürfen. Sag mal, mein Schatz. Haben wir noch Kaffee? Aber ja. Was ich sagen wollte, warum trennst du dich nicht endlich von ihm? Wieso? Weil ich dich keinen Tag länger als unbedingt notwendig mit ihm teilen will. Ich wüsste nichts, was du mit ihm teilen müsstest, mein Junge. Abgesehen vom Haus. Ach ja, das Haus. Richtig. Da liegt der Hund begraben. Wieso? Na, hast du schon mal ein Haus gesehen, das einem Künstler bessere Voraussetzungen bietet? Genügend Platz, himmlische Ruhe, große Fenster, ideales Licht. Und das soll ich aufgeben für irgendeine miese Dachkammer irgendwo in der Stadt? Nein, nein. Ich fühle mich hier sauwohl. Gib mir bitte die Milch. Das Haus ist die Quelle meiner Inspiration. Neulich hast du gesagt, das sei ich. Du und das Haus, John. Den Zucker bitte. Vielleicht würde Gregory es dir überlassen. Vielleicht lernen eines Tages die Krokodile fliegen. Nein, mein lieber John. Wir müssen eine andere Lösung finden. Wann genau sind wir bei Fontwell Plastics? 3:15. Also noch massenhaft Zeit. Was willst du ihnen denn empfehlen? Ach, das Übliche, denke ich. Drastische Einsparungen im Personalbereich. Du findest ja heute kein Unternehmen mehr, in dem nicht doppelt so viele Leute beschäftigt sind, als wirtschaftlich vertretbar. Ergo hilft nur eines, die Hälfte über Bord gehen lassen und das Problem ist gelöst. Hm? Allerdings, aus 2 mach 1. Ja, in der Tat. Was ist denn, Greg? Oh, nicht schon. Ich habe nur eine Idee. Eine gute Idee. Bist du mit deinem Müsli fertig, mein Lieber? Hm? Mit dem Müsli? Warum? Na, gib mir deinen Teller, wenn du fertig bist. Unter der Zeitung. Ach so, entschuldige. Hier. Was ist denn heute so spannend in der Times? Die Todesanzeigen. Also wirklich? Eine Altersgenossin von dir hat das Zeitliche gesegnet. Aha. Wer? Lissy Culpepper. Lissy? Wie traurig. Aber sie war ein ganzes Stück älter als ich. Ich dachte, ihr habt zusammen studiert. Was heißt zusammen? Als ich anfing, ging sie gerade. Ach, und jetzt ist sie endgültig gegangen. So vergeht die Zeit. Aber nach allem, was man so gehört hat, war ihr Leben alles andere als langweilig. Langweilig wohl nicht, mit 4 Ehemännern, 3 Bildern in der Tate-Galerie, 2 Faceliftings und 1 Retrospektive. Dann dürfte sie jetzt froh sein, in Frieden zu ruhen. Wer weiß. Wenn's Zeit ist, dann geh, sage ich immer. Man soll's nicht übertreiben, findest du nicht? Je länger, je lieber. Das ist meine Devise. Nicht die Jahre als solche zählen, sondern wie man gelebt hat, wie abwechslungsreich. Und wie abwechslungsreich ist dein Leben, Gregory? Ja, nicht so wie deins, Darling. Aber es rührt sich einiges. Oh, wie schön. Sei vorsichtig. Ich muss los. Ich hol Margret in ihrer Wohnung ab, dann geht's nach Swinton zu einem Symposium über Datenverarbeitung. Wie ich euch beneide. Und wie geht's deinem entfesselten Prometheus? Ausgezeichnet. Mit John muss es ja ein wahres Vergnügen sein. Diese herrlichen Proportionen. Er muss dich ja inspirieren, meine ich. Seit wann interessierst du dich denn für meine Arbeit? Aber dein Prometheus ist doch wohl etwas Besonderes, denke ich. Allein das Gewicht muss ja eine Tonne wiegen. Nur, dass in der Kunst nicht das Gewicht, sondern was anderes zählt. Hallo. Ist noch ein Schluck Kaffee für mich da? Bedauere, mein Junge, das war der letzte. Oh. Naja, macht nichts. Ich bin gerade deinem Mann begegnet, als er die Auffahrt heruntergeschossen kam. Hat mir vergnügt zugewinkt. Schien guter Laune zu sein. Er macht sich einen schönen Tag heute in Swinton. Na dann. Und du? Bist du auch guter Laune, Clarissa? Das muss ich erst noch rausstellen. Ich habe so ein komisches Gefühl im Bauch, als ob irgendetwas auf mich zukäme. Eine künstlerische Krise. Es kriselt in dir? Na, du brauchst dich gar nicht erst zu setzen. Wir gehen gleich hinauf. Na gut. Dann wollen wir mal wieder. Bist du mit deinem Prometheus nicht zufrieden? Ach, Krise ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber irgendetwas macht mich nervös und ich weiß nicht mal was. Bin ich dran schuld? Ich glaube nicht. Dann sind wir heute allein, von Mrs. Rivers abgesehen? Die besucht ihre Schwester. Noch besser. Rien que nous deux. Ja, Johnny Boy. Nur du und ich und Prometheus. Was ist denn? Hast du zugesperrt? Die Tür geht nicht auf. Ich sperre nie zu. Es gibt gar keinen Schlüssel für die Tür. Da muss es sich verklemmt haben. Ach, lächerlich, lass mich mal. Ach was, wozu habe ich 3 Preise im Gewichtheben gemacht? Vorsicht! Mein Gott! Prometheus! Er muss sich gegen die Tür gelehnt haben. Wie kann das nur passiert sein? Egal, geh lieber weg. Er muss sich vom Sockel gelöst haben. Dass er nur nicht die Treppe runterfällt, ein halbes Jahr Arbeit wäre sonst futsch. Ist so schwer. Lang kann ich ihn nicht. Halt aus, ich hol Hilfe. Ja, wo denn? Ruf die Polizei an oder die Feuerwehr. So lange kann ich den Kerl nicht behalten. Doch, du kannst. Nein. Ich. Nichts da. Konzentrier dich. Der Geist ist stärker als die Materie. Leicht gesagt. Gebrauch deine Muskeln. Du hast doch genügend. Es ist echt. Okay. Ich hab's geschafft. Nein! Pass auf! Er fällt! Oh. Nein! Mein Prometheus! Na, wie war's? Das Symposium? Ja. Einfach fantastisch. Ich bin so froh, dass ich dabei war, Greg. Und mein Referat? Stark, eindeutig spitze. Die Leute waren begeistert. Na, ich war aber auch wirklich gut, ehrlich. Ich weiß, worauf's ankommt. Oh ja, Häschen. Zweifellos. Wie? Danke. Ich hab Durst. Können wir nicht irgendwo anhalten und was trinken? Ein bisschen spät schon. Ich möchte lieber nach Hause. Hm? Naja, sehen, ob alles in Ordnung ist. Mit Clarissa? Du Dummchen. Frag nicht so viel. Hast du das Gefühl, sie führt was im Schilde? Na, ich hoffe nicht. Ganz im Gegenteil. Seltsam. So still alles. Ja. Diese Ruhe. Wunderbar. Wie in einem Grab. Im Wohnzimmer brennt Licht? Tatsächlich? Ach du meine Güte. Ich meine, du solltest mal meine Stromrechnung sehen. Ich muss Clarissa zu etwas mehr Sparsamkeit anhalten. Hallo? Niemand da? Da liegt doch jemand auf der Couch. Aber... Das ist ja John. Tatsächlich. Er scheint zu schlafen. Nein, ich ruhe mich nur aus. Das war ein grässlicher Tag heute. Sie sehen auch so blass aus. Ist denn irgendwas passiert? Ja, ein scheußliches Unglück. Ich mag gar nicht mehr dran denken. Ein Unglück? Aber nicht Clarissa. Clarissa? Hier ist doch nichts passiert. So reden Sie doch schon, Mann. Also, das war so, auf der Treppe, die zu Ihrem Atelier hinauf... Ja, ja, was geschah da? Naja, nicht auf der Treppe, sondern oben. Ja, was ist da passiert? Nun, die Figur, an der sie gerade gearbeitet hat, die muss sich irgendwie vom Sockel gelöst haben und gegen die Tür gefallen sein. Denn als wir hineingehen wollten... Bitte nicht, bitte nicht. Ich sehe es vor mir. Der schwere Steinblock. Oh Gott, die Ärmste. Er hat sie zermalmt. Nein, das hat er nicht. Clarissa, dir ist nichts passiert? Nein, wie du siehst. Bin ich froh, aber... Ich konnte in letzter Sekunde zur Seite springen. Doch Johns linker Knöchel hat was abgekriegt. Hier ist eine neue Kompresse, mein Junge. Kompresse, Kompresse. Durchleuchtet gehört der Fuß. Man muss ihn einem Spezialisten zeigen. Ach was, morgen früh bist du wieder in Ordnung. Aber Prometheus ist natürlich hin. Ein Arm ab, ein Ohr ab. Wahrscheinlich bin ich nur ein Krüppel. Ganz zu schweigen von seinem... Ich kann nie wieder richtig laufen. Wenn John nur nicht so schwach gewesen wäre, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Und ich brauche einen Krückstock. Red keinen Unsinn. Mit einem Krückstockmodell stehen mir. Ein Glück, dass wenigstens Sie heil davon gekommen sind, Clarissa. Vielen Dank, Margaret. Aber John, so war es doch nicht gemeint. Also, das hätte ich mir wirklich nie verziehen, meine Liebe. Wieso? Was denn? Du kannst doch nichts dafür, oder? Nein, natürlich nicht. Ich meine, wenn ich nicht hier gewesen wäre, an deiner Seite, in der Stunde der Not. Wie lieb von dir, Lieber. Wie wär's jetzt mit einem Whisky? Ich denke, auf den Schreck hin können wir alle einen vertragen. Gutes hat die Sache, ja. Wenn man so will. Einen kleinen Prometheus zu entfesseln, ist natürlich künstlerisch noch viel reizvoller. Andererseits, ob so ein Knirps schon so richtig entfesselt werden kann, ist die große Frage. Ich fühle mich auch nicht mehr so entfesselt. John, schwankt nicht so hin und her. Was soll's? Das wird doch eine Skulptur, kein Foto. Immerhin. Krieg ich zwei kleine raus aus dem kaputten Klotz. Und zwei kleine tun's auch, wie? Du zuckst schon wieder. Das war mein Fuß. Der kann doch nicht immer noch wehtun. Aber er kribbelt so komisch. Kopf hoch, Johannes, ich bin beim Halsansatz. Verdammtes Gekribbel wird immer schlimmer. Oh. John, du sollst dich stillhalten. Sieh doch, das große pelzige Ding da. Was? Oh, nicht bewegen. Wieso? Was ist das? Ich würde sagen, eine Tarantel. Nicht doch. Ganz harmlos wahrscheinlich in Wirklichkeit. Sie riecht mein Bein rauf. Er sucht vermutlich ein warmes Plätzchen. Ich will mal versuchen, ob ich sie auf deinen Stock locken kann. Aber vorsichtig, ja? Na komm schon, meine Gute. Passiert dir doch gar nichts. So ist's brav. Na bitte, Geschäft. Kannst dich wieder rühren. Ach, Gott sei Dank. Na, warte. Gib her. So, runter da mit dir. Und nun hast du sie erschreckt. Sie hat mich auch erschreckt. Und jetzt werde ich es dir zeigen. Du Mistvieh. John, wird bloß nicht hysterisch. Ich werde dich zerquetschen. Doch nicht mit meinem Stein, John. Da hast du es, du Ungeheuer. So. Die kriecht mir nicht mehr das Bein rauf. John. Wie brutal du sein kannst. Wie herrlich brutal. Wieso? Sieh mich doch nicht so an. Gregory? Ja, mein holder Engel. Du bist schon wieder so schön, dass ich dich am liebsten... Ach, Gregory. Was ist? Wenn die beiden oben nun noch eine Tarantel finden. Aber das ist doch kaum anzunehmen. Aber selbst wenn... Was kümmert's uns? Lass uns doch lieber... Ach, entsetzliche Dinger, Tarantel. Ach, ich weiß nicht. Wie kann sie sich nur in ihr Atelier verirrt haben? Sie werden mit Bananen eingeschleppt, soviel ich weiß. Und meine Frau hat eine Schwäche für Bananen. Arme Clarissa. Hat so viel Pech zur Zeit. Nicht nur sie. ist denn jetzt wieder los? Ach, sieh doch. Oh, der Boiler. Du merkst doch alles. Er ist von der Wand gefallen, als ich gerade in die Wanne steigen wollte. Wie das? Die Dinge sind doch befestigt, normalerweise. Irrtum anscheinend. Ist dir klar, dass... Das hätte dein Tod sein können. Genau, weil nämlich die Drähte unter Strom stehen. Oh, Liebling, komm her. Schwein. Aber Clarissa... Ach, nicht du, Gregory. Gregory ist das Schwein. Ach so, Gregory? Ja, mein Mann. Mein heißgeliebter Göttergatte. Du meinst doch nicht... Doch, das meine ich. Zuerst wollte er mich durch Prometheus ins Jenseits befördern, dann durch einen Tarantelbiss und nun durch einen elektrischen Schlag. Ach, was? Solche Dinge passieren? Die passieren, wenn sie einer passieren lässt. Er hat's auf mein Leben abgesehen. Was erlaubt er sich, das Schwein? Sicher nur eine unglückliche Verkettung von Zufällen. Du musst mit ihm reden oder die Sache sonst irgendwie klären. Nicht, dass es mich wundert. Du kennst ihn nicht. Er ist ein rücksichtsloser, egoistischer Halunke. Und darin sind wir uns ja auch einig. In diesem Haus ist kein Platz für uns beide. Das weiß er und das weiß auch ich. Naja, dann muss eben einer von euch beiden... Von hier verschwinden, und zwar mit den Füßen voraus. Aber Clarissa... Er oder ich. Und ich werde nicht diejenige welche sein. Natürlich nicht, aber... Könntest du nicht einfach zur Polizei gehen? Und was würde das bringen? Na, die würden ihn einlochen. Und eines schönen Tages würde er zurückkommen. Das stimmt. Nein, wir müssen die Sache schon selbst in die Hand nehmen. Wir? Liebst du mich, John? Das weißt du doch, aber... Dann hör mir gut zu. Die denken immer, ich merke nichts. Die wüssten... Bin doch nicht blind. Mrs. Rivers? Ganz schön unverfroren, wie die es miteinander treiben. Kreuz und quer. Jawohl, miteinander kreuz und quer. Das reinste Soda und Kumora ist das hier. Mrs. Rivers? Dieses Flittchen, das immer zu ihm ins Bett kriecht. Und sie, die ist kein Haar besser mit ihrem Muskelbrot. Mrs. Rivers! Oh, Miss, ich hab sie gar nicht gesehen. Decke gerade den Teetisch für den gnädigen Herrn und sie. Danke. Die beiden anderen sind vorhin weggefahren. Schien sehr eilig zu haben. Naja, geht mich ja auch nichts an, oder? Nein, ganz recht. Ah, es gibt schon Tee, ausgezeichnet. Die gnädige Frau ist weggefahren. Ja, hab ich bemerkt. Mit diesem jungen Mann. Vielen Dank, Mrs. Rivers. Sowas interessiert doch die Menschheit, oder? Dieses fürchterliche Weib. Kannst du sie nicht irgendwie loswerden? Ach, die tut uns nichts. Wer mir Kummer macht, ist Clarissa. Warum? Sie führt was im Schilde. Irgendwas Diabolisches. Unter uns gesagt, Liebes, mein Leben hängt an einem seidenen Faden. Aber Liebes... Überleg doch mal, wie gut es ihr in den Kram passen würde, wenn ich plötzlich nicht mehr wäre. Aber du glaubst doch nicht im Ernst, sie hätte das Haus fortan für sich allein. Ich würde meine Lebensversicherung kassieren und alles Übrige von mir erben. Irgendwas heckt sie aus mit dem Kerl. Fahren zusammen weg. Warum? Das haben sie noch nie gemacht. Ach, du siehst Gespenster. Du kennst sie nicht, Maggie. Sie geht über Leichen. Ich bin nur froh, dass du mir über sie und ihn die Augen geöffnet hast. Ich bin zutiefst in deiner Schuld. Aber ich kann mich erst revanchieren, wenn... Wenn was, Greg? Wenn sie nicht mehr ist. Du meinst... Sie oder ich? Sie ist ein eiskaltes, rücksichtsloses und total egoistisches Frauenzimmer. Verlass mich nicht, mein Engel. Du bist doch alles, was ich habe. John. Ja? Fahr nicht so schnell. Ich bin nervös. Warum? Ich bin immer nervös, wenn ich sowas mache. Aber du machst doch gar nicht, so wenig wie ich. Mit einem Richter möchte ich mich nicht darüber unterhalten müssen. Das steht ja auch gar nicht zur Debatte. Vorausgesetzt, der Mann ist wirklich so tüchtig, wie dein Sportsfreund behauptet hat. Ich hab dir schon mal gesagt, dass Benno kein Freund von mir ist. Unter Boxern und Bodybuildern treiben sich nur einfach eine Menge komische Leute rum. Und von Benno habe ich gehört, dass er die richtigen Adressen weiß für bestimmte Jobs. Sind wir schon da? Müsste die Nummer sein. Ja, da ist ja auch ein Missing-Schild. Ohne Berufsangabe, hoffe ich. Hör mal, Clarissa, zum letzten Mal. Willst du ihn Wirklich? Ich hab dir gesagt, er oder ich. Dreimal bin ich mit knapper Not seinen Anschlägen entronnen. Soll ich warten, ob es das nächste Mal klappt? Der Einzige, der was abbekommen hat, war ich. Und das nächste Mal erwischt er dich vielleicht voll. Aber Clarissa... Freust du dich denn gar nicht auf unser gemeinsames Leben? In dem schönen Haus? Doch, doch und wie. Ich frag mich nur, ob dies der richtige Weg ist und... Du hast doch gesagt, du würdest alles für mich tun. Ja, tu ich auch. Dann steig endlich aus und klingle. Kommen Sie bitte mit, Mr. und Mrs. Brown. Smith. Verzeihung? Smith Brown. Mit Bindestrich. Dann hier entlang, Mr. und Mrs. Smith Brown. Dr. Talchett erwartet Sie. Bitte sehr. Guten Tag. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Also, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ihrem Anruf habe ich entnommen, dass es sich um einen Störenfried in der Verwandtschaft handelt. Das stimmt, Doktor. Ein weit verbreitetes Übel heutzutage. Aber wozu haben wir die Wissenschaft? Die Wissenschaft gibt, die Wissenschaft nimmt. Wer ist die fragliche Person? Mein Mann. Ah, dann sind Sie beide gar nicht... Nein, noch nicht. Erst wenn... Verstehe, ja. Dann darf ich Ihnen jetzt schon meine Glückwünsche aussprechen. Vielen Dank, Dr. Teuscher. Darf ich jetzt um ein paar Details bitten? Nichts wird zu Papier gebracht, versteht sich. Man ist ja kein Federfuchs. Der Besagte ist höheren Alters? 48. Oh. Nun... Ist das denn ein Hindernis? Aber nein, keineswegs. Wozu ist man denn Experte? Und worin genau, wenn man fragen darf? Sagen wir in aktiver Sterbehilfe. Oh Gott. Vorauszahlungen voller Höhe? Natürlich. Na, glänzend. Ja, Maggie. Da sind sie wieder. Das ist Clarissas Wagen. Oh Gott, ich habe solche Angst, Gregory. Am besten, du bleibst hier heute Nacht. Als Zeugin. Falls Clarissa zum Angriff übergeht. Und wo schlafe ich? Zum Schlafen wird nicht viel Gelegenheit sein. Im Gegenteil, wir müssen wach bleiben. Und uns wappnen. Das ist ja ein Albtraum. Durch die Nacht zum Tag und dem gemeinsamen Glück. Was für nette Dinge du immer sagst. Und einer geschäftlichen Partnerschaft. Was liegt näher? Sehr kostensenkend und steuerlich eine schlechthin ideale Lösung. Der nur Clarissa bisher im Weg gestanden hat. So, da wären wir, Dr. Tolchert. Mein Atelier. Kompliment, Kompliment. Überhaupt was für ein schönes altes Haus. Hier zu leben muss ein Vergnügen sein. Wenn Gregory uns noch nicht gesehen hat. Ich glaube kaum. Aber falls es der Zufall will und wir auf die fragliche Person stoßen, müssen Sie mich als Kunstsachverständigen vorstellen. In der Tat kein ganz unbekanntes Terrain für mich. Ich hatte einst das Vergnügen, für eine Familie tätig zu werden, in der der Betreffende, ein Mitglied der Königlichen Akademie notabene, damit angefangen hatte, sämtliche Wände des großen Stammsitzes mit obszönen Darstellungen zu verunzieren. Und wie haben Sie... Den häuslichen Frieden wiederhergestellt? Ja. Indem ich dem Chromgelb in der Tube, seiner Lieblingsfarbe, eine kleine, aber äußerst wirksame Dosis einer bestimmten Substanz zugesetzt habe. Tödliches Gift ist das Salz in der Suppe meines Repertoires. Wissen Sie, wie er mir ans Leder wollte? Indem er meine jüngste Arbeit, einen überlebensgroßen, entfesselten Prometheus, von innen gegen die Tür hier gelehnt hat. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht für einen Anfänger. Bei aller Grobschlächtigkeit der Mittel doch ein recht origineller Einfall für einen Amateur. Bin nur gespannt, was er sich als nächstes einfallen lässt. Oh, dazu darf es gar nicht mehr kommen. Jetzt sind wir am Zug. Sie wollen heute noch? Jawohl, heute noch. Ich habe alles Nötige dabei. Sie haben von einem, wenn ich recht verstanden habe, von der Diele aus begehbaren kleinen Schrankzimmer gesprochen, in dem die fragliche Person Arbeitsunterlagen etc. aufbewahrt? Ja, Akten und seine ganzen Platten und Bänder. Mit den Daten für seinen Computer? Ja, was denn sonst? Er hält das Schrankzimmer versperrt? Oh ja, er trägt den Schlüssel immer bei sich. Er hat panische Angst vor Industriespionage. Es würde also seinen Verdacht erregen, wenn er die Tür angelehnt fände? Bestimmt. Obwohl ich im Grunde nicht wüsste, was ihn erregt. Außer Geld. Nur Geld macht ihn heiß. Ich brauche was zu trinken. John, holst du den Whisky aus dem Wohnzimmer? Gregory. Ja, mein Engel? Ich hab was für dich. Oh, was denn? Einen Whisky, mein Herz. Wie lieb von dir, Maggie. Margaret, wo hast du den her? Aus dem Schränkchen im Wohnzimmer. Hast du dir auch einen genommen? Ach, du weißt doch, dass ich mir nichts aus Whisky mache. Na, dann ist es ja gut. Wieso, was ist denn? Nichts, nichts, mein Engel. Ja, trinkst du nichts? Gleich. Ich will nur noch die Zahlen da ansehen. Wenn wir schon hier sitzen, können wir auch Verschiedenes erledigen. Siehst du irgendwo meinen Terminkalender? Ich glaube, ich habe ihn da drüben hingelegt. Auf das Tischchen? Ja, ich nehme es an. Nein, also hier kann ich ihn nicht finden. Och, mein armer Hase, du hast ja das Glas umgestoßen. Da ist er doch auf deinem Schreibtisch. Ach ja, natürlich. Wie dumm von mir. Was würde ich ohne dich machen? Aber weißt du, diese dauernde Spannung... Soll ich dir noch einen Whisky holen? Danke, nein. Vielleicht später. Auch einen Whisky, Dr. Tolchert? Immer. Wasser? Oh, bitte pur. Ich habe längere Zeit oben in Schottland verbracht. John? Du weißt doch, dass ich keinen Alkohol anrühre. Ich dachte nur zur Feier des Tages. Naja. Ich habe meine Grundsätze. Und außerdem muss ich an meine Kondition denken. Und ich an meine. Und die verlangt nach einem großen. Auf den Erfolg, Doktor. Ja. Auf den Erfolg. Halt! Nicht! Was ist denn? Nicht trinken. Warum denn nicht? Die Nase eines erfahrenen Chemikers und Trinkers wittert da etwas. Sie werden mir doch nicht sagen... Doch. Ich fürchte, da ist was drin. Wenn Sie mir die Flasche überlassen, werde ich den Inhalt morgen analysieren. Ich vermute Blausäure. Zum Teufel, das überlebe ich nicht. Ach, sei kein Waschlappen, John. Dr. Tolchert, Sie müssen handeln. Sofort. Ja? Wer ist denn da? Ich bin's. Gregory? Ja, mach auf. Wo warst du? Na oben, bei diesem Frauenzimmer. Ich hab gelauscht. Und? Meine schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt. Nein. Doch, das Weib hat einen Killer gedungen. Oh. Ja, ich habe seine Stimme gehört. Die sind da oben, zu dritt. Ich konnte zwar nicht alles verstehen, aber dass sie ihn aufgefordert hat zu handeln, habe ich mitgekriegt. Du musst sofort die Polizei verständigen. Und mir das Konzept verderben lassen? Vergiss nicht, sie oder ich. Und es wird sie sein. Sie. Aber Greg, was sollen wir denn machen? Abwarten und Tee trinken. Statt Whisky. Hab Vertrauen. Ein Mann wie ich streicht doch nicht vor so einem hergelaufenen Halunken die Segel. Als erstes rücken wir meinen Schreibtisch vor die Tür. Nur herein, Doktor. Und wenn's dein Mann ist? Unsinn, reiß dich zusammen, Johnny. Es ist nur Dr. Tolchert. Nur? Ich habe die Lage erkundet und das Ergebnis ist positiv. Erfreulicherweise. Das heißt? Dass der Countdown bereits begonnen hat. Ich habe einen Plan ausgearbeitet, der, wenn ich so sagen darf, auf geniale Weise mein technisches und chemisches Wissen kombiniert. Ist er auch narrensicher? Nichts auf dieser Welt ist narrensicher, Verehrtester. Aber die Erfolgsaussichten sind ausgezeichnet. Das kleine Schrankzimmer, früher vermutlich eine Besenkammer, ist wunderbar geeignet. Ich muss allerdings die Tür noch abdichten. Auf andere Weise kann Luft nicht eindringen, da es kein Fenster gibt. Sodann werde ich einen Mechanismus anbringen, der bewirkt, dass sich die Tür hinter dem Betreffenden schließt und sich von innen nicht mehr öffnen lässt. Zugleich wird mit dem Schließen der Tür aus einem kleinen Behälter Gas strömen, das zwar nicht tödlich ist, aber den Betreffenden lang genug außer Gefecht setzt, um nach einiger Zeit seinen Tod durch Ersticken herbeizuführen. Entsetzlich. Hauptsache, es klappt. Es bestehen die besten Aussichten, wie gesagt. Es handelt sich um eine Idee, die ich schon seit Jahren erproben will. Aber seien Sie beruhigt, für den Fall des Misslings ist bereits ein Ersatzplan vorbereitet, um die fragliche Person zu eliminieren. Und zwar auf folgende Weise. Aber wozu Sie mit Einzelheiten langweilen? Mal sehen. Es ist bereits Mitternacht. Sie müssen mich jetzt entschuldigen, denn ich habe noch ein paar Stunden harter Arbeit vor mir. Schlafen Sie wohl und träumen Sie süß. Schlafen? Träumen, Clarissa, also ich... John, wir müssen jetzt einen klaren Kopf behalten. Wir? Wieso sagst du immer wir? Wie viel Uhr ist es, Gregory? Wie spät? 3:30. Hast du geschlafen? Nein, nur gegrübelt. was die wohl vorhaben. Ich werde mich mal kurz umsehen im Haus. Muss das sein? Ja, es muss sein. Hilfst du mir den Schreibtisch wegrücken? Aber leise. Leise! Wird ja immer besser. Wem gehört denn der Herrenmantel hier? Den kenne ich doch gar nicht. Und der Damenmantel? Die Pyjamas haben sie zu Hause gelassen, garantiert. Die denken alle, ich merke nichts. Nur weil meine Ohren nicht mehr ganz die alten sind. Hör eben nicht mehr so gut. Aber kommandieren, das können sie. Kaffee, Mrs. Rivers. Tee, Mrs. Rivers. Lunch, Mrs. Rivers. Heute bitte zwei Gedecke zum Frühstück, Mrs. Rivers. Wer hat denn hier die Tür zu Mr. Blakes Schrankraum nicht richtig zugemacht? Wenn er das sieht, gibt's Ärger. Da wollen wir mal lieber zumachen. So, jeden Tag eine gute Tat. Und das war eine. Wollen wir mal den Milchmann-Zettel an die Tür stecken. Heute ein Liter mehr. Wach auf, John. Wie kann man nur in so einer Nacht schlafen? Ist es wirklich schon morgen? Komm mit. Wo willst du denn hin? Nach unten. Was hast du vor? Ich möchte wissen, ob das mit der Schrankzimmertür... Sie ist zu. Was? Zu? Hat schon funktioniert, die Sache. Gregory muss früh aufgestanden sein und... Mach auf, John. Ich? Ja. Begreifst du denn nicht, was das heißt? Wir haben es geschafft. Wir sind am Ziel. Ja, sieht ganz so aus, aber verlang bitte nicht von mir, dass ich diese... Mach schon auf die Tür, Junge. Tut mir leid. Das bringe ich nicht fertig. Du willst, dass ich selbst mache? Versteh doch, ich... Also gut, dann fang du ihn auf. Nein. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Und herausgekullert kommt mein armer Alter. Dr. Tollschatz! Tölpel, lass ihn doch nicht fallen! Entschuldige bitte, aber der Schock... Irgendwo für mich ist wohl keiner, wie? Könnte gar nicht schockierter sein. Warum ist's nicht Gregory, verdammt nochmal? Was ist denn los, meine Liebe? Ich habe einen Schrei gehört. Gregory, du bist schon auf? Fehlt dir was oder wie? Danke der Nachfrage. Alles in bester Ordnung. Aber wer liegt denn da? Das ist Dr. Tolchard. Und wer ist Dr. Tolchard? Drang er in Sie? Das weiß ich nicht. Man kennt seinen Namen, aber weiß nicht, wer er ist? Ich habe eine schreckliche Nacht hinter mir. Mit John? Arme Clarissa. Aber gegen Schlaflosigkeit habe ich ein hervorragendes Mittel. Vielen Dank, nein. Ich sehe dich so ungern leiden, meine Süße. Und woher weiß John, dass es sich um einen Doktor handelt? Ich... Die Beule in seiner Jacke, das ist ein Stethoskop. Was du nicht sagst. Na, jetzt kann er seine Künste zeigen. Kurier dich selbst, Medizinmann. Gregory. Tja, er ist offensichtlich tot. Ich hab's gewusst, dass das... Halt den Mund. Hallo, was ist denn hier los? Ich habe einen Schrei gehört. Oh Gott, ist er tot? Ich fürchte ja. Nein, er kommt zu sich. Er will uns anscheinend was sagen. Ach, Unsinn. Na was denn, Doktorchen? Wo drückt denn der Schuh? Ich glaube, wir lassen ihn am besten allein. Nicht sprechen, das strengt sie zu sehr an. Nicht. Was? Ich glaube, er hat nicht gesagt. Nicht? Nicht was? Er will nicht, dass wir so ein Theater machen um ihn. Mir scheint er will uns was mitteilen. Was ist es, Doktor? Etwas, das mit dem Haus zu tun hat oder mit uns? Nein, nicht. Er weiß ja nicht mehr, was er redet. Er ist im Delirium. Nein. Nimm doch bitte die Hand von seinem Mund. Nicht. Na, was denn, alter Junge? Nicht den Lan. Den was nicht? Den... Was? Den Lan nicht. Wir hören, Doktor. Was sollen wir nicht? Oh. Aber so reden Sie doch. Wenn du ihn noch so schüttelst, wir werden es nicht mehr erfahren. Er ist hinüber. Im unpassendsten Augenblick, wirklich. Hat sich wie eine Warnung angehört. Kann ja um Leben und Tod gehen, wer weiß. Der arme Mann. Wie ist er denn überhaupt ins Haus gekommen? Ja, das möchte ich auch gern wissen. Ja, er hat anscheinend einen Herzschlag gekriegt. Ein Herzschlag? Ein Arzt? Na, vielleicht hat er auch was gegessen, was ihm nicht bekommen ist. Ja, das ist es. Was? Ja, wie denn? Wieso denn? Ja, na klar, was denn sonst? Er wollte uns warnen, dass wir den Lunch nicht anrühren. Das Essen ist vergiftet. Mein Gott, ja, natürlich. Das ist es. Morgen, Ma'am. Miss Sir. Das Frühstück ist fertig. Na ja, ist ja nur das Frühstück. Vielen Dank, Mrs. Rivers. Die Herrschaften sterben sicher gleich vor Hunger. Danke, Mrs. Rivers. Es ist gut. Ich habe im kleinen Salon gedeckt. Haben Sie irgendwas Verdächtiges gehört heute Nacht? Oh ja, ich gebe Acht. Ich gebe Acht. Nein, ich wollte wissen, ob Sie irgendwas... Und damit Sie es wissen, das Telefon ist gestört. Hab für heute Mittag einen Hammelbraten bestellen wollen. Das Telefon? Tatsächlich. Tot. Wie sollen wir jetzt die Polizei verständigen? Wegen unserem Kurpfuscher hier. Müssen wir denn? Aber wir können den Doktor doch nicht einfach im Park unterm Feigenbaum begraben. Ich konnte nie wieder Feigen essen. Tja, da muss ich eben selbst zum Revier fahren. Nach dem Frühstück. Ach was? Das Frühstück fällt aus heute. Wenn du zur Polizei gehst, komme ich mit. Nicht nötig, meine Liebe. Ich sage Ihnen schon, was ich weiß. Und ich will Ihnen sagen, was ich weiß. Wie du willst, Clarissa. Dann fahren wir eben zusammen zur Polizei. Margaret, John, bitte nichts anrühren hier, ja? Nach dir, Liebling. Nein, wie höflich. Bitte, du zuerst. Wie du magst. Fahren wir mit deinem oder meinem Wagen? Mit deinem, wenn schon. Oh, verdammt. Nur ruhig, Maggie. Was soll nun aus uns werden? Du ahnst ja wohl, was hier gespielt wird. Tja, ich... Die Polizei wird rasch dahinter kommen. Könnte peinlich werden, ja? Und wir hängen mit drin. Und wenn wir 10-mal nichts mit der Sache zu tun haben. Mitgegangen, mitgehangen. Sie können uns nichts beweisen. Nein? Was glaubst du, woran er gestorben ist? Einfach so vielleicht. Naja, kaum anzunehmen, was? Oh Gott. Was ist? Jetzt weiß ich, was er sagen wollte. Ja, hast du doch selbst gesagt, dass wir den Lunch besser stehen lassen. Oder den Luncher. Den Luncher? Gregorys Wagen! Du meinst, dass mit dem Wagen womöglich was nicht stimmt? Nicht im Ernst, hä? Gregory! Halt! Clarissa! Komm zurück! Entschuldigung, kommt denn niemand zum Frühstück? Mmh. Köstlich, dieses Kitzelwasser, John. Ja. Köstlich, Maggie. Trink noch, komm. Danke. Ein schönes Begräbnis. Ja. Herzergreifend. Der Pfarrer. So inspiriert. Auf dass euch auch der Tod nicht scheide. Mir wären fast die Tränen gekommen. Mir auch. Vielleicht haben sie sich im tiefsten Inneren wirklich geliebt. Ja. Wer weiß. Ich glaube, ein Gewitter zieht auf. Ach, rück ein bisschen näher, ja? Wie es donnert. Ob Greg uns jetzt grollt? Komm, ich halte dir die Hand. Oh ja. Süß von Greg, dass er mir seine Hälfte des Hauses hinterlassen hat, oder? Oh ja. Und großzügig von Clarissa, dass sie mir ihre Hälfte vermacht hat. Verdammt anständig von ihr. Geändert hat er sein Testament nämlich erst am Tag vor seinem Tod. Ja, Clarissa genauso. Vor ihrem. Ach, ich liebe es ja so, das Haus. Was werden wir damit machen? Wieso? Darin leben? Was sonst? Wir beide? Natürlich. Du und ich. Du müsstest mich nur heiraten, scheint mir. Oh, Johnny. Oh, Maggie. Ich wollte immer nur dich. Und ich dich. Und weißt du, Es ist auch bestimmt in Ihrem Sinne. Bestimmt. Oh. Was hast du? Nichts weiter. Nur ein kleiner Stich im Nacken. Och, du Armer. Komm, noch ein Küsschen. Au. Was ist denn? Bei mir auch. So ein heftiger, stechender Schmerz. Glaubst du, dass... Was? Ach, du siehst ja Gespenster. Trinken wir lieber Ihren Champagner und stoßen wir an auf Sie. Ja, trinken wir auf die beiden, denen wir alles verdanken. Also dann? Auf Gregory. Und Clarissa. John? Ja? Ich glaube allmählich wirklich... Was? Nun sag schon. Wir sollten lieber die Fenster schließen. Nach dir, Liebling. Mit diesen Worten folgte eine schwarze Seele einer anderen in die Hölle. In dem Kriminalkomödchen von David Wheeler, das wir heute aus Studio 13 brachten. Mit Werner Kreindl als Gregory, Katrin Ackermann als dessen Frau Clarissa, Jürg Löw als John, Elke Aberle als Margaret, Gerti Fricke als Mrs. Rivers, Manfred G. Herrmann als Dr. Tolchert und Sigrid Rautenberg als dessen Empfangsdame. Ton und Schnitt Walter Jost und Angelika Haller, Regie Anke Beckert. Und dieses Hörspiel lief erstmals am 4. Februar 1985 im Süddeutschen Rundfunk. Nach dir, Liebling, war, wie wir erfahren haben, ein Krimi aus dem Studio 13 des ehemaligen Stuttgarter Funkhauses. So hieß die Kriminalhörspiel-Dachmarke des SDR. Doch was war eigentlich das Studio 13? Und gab es im SDR wirklich so viele Aufnahmestudios? Das kann ich Ihnen sagen. Wir blicken noch einmal ganz weit zurück. Diese Fanfare eröffnete die frühen Studio 13 Produktionen. Vor jedem einzelnen Krimi erklang dieser hübsche Indikativ. 1957 erstmals, doch eigentlich war dieses Musikstück gar nicht für Krimis gedacht. Es heißt nämlich Space Ways und kam aus einer Science-Fiction-Music-Library. Und das hört man auch, wenn man die Komposition weiterlaufen lässt, aber da liefen ja meist schon die Ansagen. Aus Studio 13. Aus Studio 13. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten. Hören Sie nun ein Kriminalstück. Mit Hannelore Hoger. Heinz Baumann und Ulrich Matschos. Mit Paul Klinger. Klaus Schwarzkopf. Edith Herdegen. Karl-Michael Vogler. Gerd Baltus. Günter Neuze und Hermann Schomberg in den Hauptrollen. Heinz Schimmelpfennig. Antje Hagen. Und Horst-Michael Neuze als Kommissar. Und das waren längst nicht alle. Auch Cornelia Frohbös, Edda Seipel, Margot Leonard, Rosemarie Fendel, Walter Renneisen, Herbert Fleischmann, Alf Maholm, Charles Wirz oder Horst Bollmann waren in Studio 13 Krimis dabei. Oder die von mir hochverehrte Edith Hanke. Dann hat man also die Leiche gefunden. Volksschauspielerin aus Berlin. Wenn sie zu ihrer Mutter gefahren ist, wie kommt's denn dann, dass ihre Mutter neulich hier anrief und sie sprechen wollte? Und Edith Hanke traf in diesem Studio 13 Krimi auf. Ich bin Kriminalbeamter. Ist nicht wahr. Inspektor Robinson. Ach. Einen Mann, den man aus dem Kino kannte. Gestatten, Kriminalinspektor Robinson. Ach, wenn ich vielleicht ablegen darf? Ja. Diesen keuchenden Inspektor spielte Martin Held. Das finde ich aber leichtsinnig, so viel Silber in der Halle herumstehen zu lassen. Aus. Man soll die Menschen nicht in Versuchung führen, Sir. Stellen Sie das Ding hin und verschwinden Sie. Ja. Martin Held war seit den 50er Jahren Theater- und Filmstar. In dem Hörspiel Aasgeier von 1973 ist er ein schusseliger Kommissar, der natürlich mehr weiß, als er sagt. Also dann werde ich Ihnen ein süßes kleines Geheimnis anvertrauen. Och, ein Geheimnis? Oh ja. Edith Hanke, Martin Held und Lothar Blumhagen waren dabei alles Top-Stimmen des damaligen West-Berlin. Verbrechen aus Leidenschaft. Na, mit unserem Fischmesser, da lässt sich schon einiges machen. Ja, schon, möglich, aber wir haben keinen Beweis. Aus Hamburg dagegen war dieser Mann im Studio 13 zu Gast. Miss Harper, seien Sie doch so gut und rufen Sie Dr. Morpers an. Sagen Sie, ich möchte zu einem Check-up vorbeikommen. Das ist natürlich Hans Petsch. Würden Sie bitte bei Lady Mommsen anrufen, mich mit ihr verbinden? Hans Petsch war damals Erzähler auf allen Märchenschallplatten, die es gab. Hier gerät er in tödliche Gefahr. Was meinen Sie damit? Ich muss Ihnen leider die betrübliche Mitteilung machen, dass Sie nur noch knapp 65 Minuten zu leben haben. Was? Es sei denn, Sie halten sich genau an meine Anweisung. Sind Sie verrückt geworden? An Ihrer Stelle würde ich lieber nicht zum Telefon greifen, Sir George. Ich versichere Ihnen, ich bin nicht verrückt geworden. Und Sie werden ohne meine Hilfe in 64 Minuten tot sein. Nur ich kann Sie retten. Das ist doch Wahnsinn. Hans Petsch wird hier von Bodo Primus bedroht. Er hat ihm heimlich etwas eingegeben. Ich glaube Ihnen kein Wort. Das Gift wandert relativ langsam durch den Magen-Darm-Kanal. Ich bin die einzige Person, die Ihnen helfen kann, denn ich besitze das Gegengift. Was wollen Sie von mir? Geld, was sonst? Diese Ampulle kostet Sie 20.000 Pfund, Sir George. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt in diesem spannenden Hörspiel. Aber ist die Sache ein Schwindel oder ein perfekter Mord à la carte? Ein toll dreistes Gaunerstückchen von Ray Butler. Diese musikalischen Klopfzeichen wurden ab Mitte der 70er Jahre zu der Erkennungsmelodie des Studio 13. Noch einmal hatte man den Indikativ gewechselt, um die Nerven des Publikums, das am Montag um 21 Uhr SDR 1 eingeschaltet hatte, schon vor Beginn des Hörspiels zu strapazieren. Und ich bitte Sie, es kann mir doch niemand erzählen, dass hier nicht schon wieder eine Raumsonde von Utopia 5 um Hilfe funkt, oder? Aber tatsächlich leistete sich das Studio 13 ein Spin-off dieser Art. Science Fiction als Radiospiel. Diese Reihe wurde auch Fantastik aus Studio 13 genannt. Schon ab 1969 kamen Titel wie Robotkarussell, Hundeplanet, Terra oder Welt ohne Schlaf. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was es heißt, immer in Form zu sein, nie müde zu werden. Nein, kann ich nicht. Will ich auch nicht. Eine Gesellschaft im Selbstoptimierungswahn. Die Wissenschaftsredaktion hatte Science Fiction als Radiospiel ins Leben gerufen. Einmal im Monat sendete man aus Heidelberg. Fantastik aus Studio 13 erklärte komplexe Sachthemen als Hörspiel. Später kamen auch Genrevorlagen von Stanisław Lem oder Isaac Asimov dazu. Die Krimis aber liefen weiter. Ein Großteil des Publikums bevorzugte das klassische Studio 13, also die spannende Hörspielstunde aus Stuttgart. Zahlreiche Hörerinnen und Hörer schrieben an den SDR und fragten nach Wiederholungen. Schließlich ließ man die Fans sogar über ihre Lieblingskrimis abstimmen. Um den Spielplan nicht eintönig werden zu lassen, senden wir im Übrigen heitere und ernste, harte und weniger harte Kriminalstücke. Heitere Kriminalstücke? Das war kein Problem, denn es gab ja die Neuze-Brüder. Wissen Sie vielleicht doch mehr, als Sie uns weismachen wollen? Ich krieg schon aus ihm raus. Geben Sie mir noch 5 Minuten, Chef. Sagen Sie Ihrem Gorilla, er soll mir vom Leib bleiben. Ich werde Ihnen gleich zeigen, wer hier ein Gorilla ist. Cassidy nicht! Horst Michael Neuze und Günther Neuze waren die bekanntesten Krimi-Fernsehstars aus St. Pauli. Beide spielten entweder Ganoven oder Gangster und das genau gleich. In diesem Studio 13-Schmunzelkrimi gab es Ärger mit dem Zeugen Werner Bruns. Ja, das hat mir gerade noch gefehlt. Ein Zeuge, der was gesehen hat, aber nicht weiß, was es gewesen ist. Nee, ich habe ihm doch gesagt, es war dunkel. Ich weiß, dass es dunkel war, aber verdammt nochmal, ein Mann ist ermordet worden vor 8 Zeugen. Geben Sie mir 5 Minuten, Chef. Ich werde Ihnen gleich was anderes geben, wenn Sie nicht endlich Ihre Klappe halten. Ja, das war die Zeit der kernigen Kommissare mit den tiefen Stimmen. Und noch brummiger als die Neuze Brothers klang nur noch dieser Mann. Ja, wozu ist man schließlich Kommissar und hat einen so lieben, treuen Helfer wie dich, der einem die grobe Arbeit abnimmt? Diesen patzigen Ermittler spielte kein geringerer als der einzigartige Arnold Marquis. Wer hat die Leiche entdeckt? Die Putzfrau, heute Morgen gegen 9. Was hält die Putzfrau davon? Von dem Selbstmord. Nein, vom Preis der Bananen in Timbuktu. Sehr komisch. Arnold Marquis kannte man als Schauspieler, aber vielmehr noch aus dem Kino. Reitet ihr Texaner immer noch auf Schafen anstatt auf Pferden? vor allem als deutsche Stimme von John Wayne. Wenn ich doch bloß mal einen von euch jungen Texanern treffen würde, der noch nicht aus einer Hufspur Wasser getrunken hat. Arnold Marquis hatte den richtigen Sound für den Wilden Westen. Er synchronisierte auch Richard Widmark, Kirk Douglas, Robert Mitchum oder Gary Cooper. Ich muss Ihnen eine unangenehme Mitteilung machen, Madame. Das hat doch nichts mit meinem Mann zu tun. Nein, er ist ermordet worden. Wer hat es getan? Und warum? Tja, wer hat es getan und warum? Einer war im Grunde immer verdächtig. Ich bin Simons Mann und Sie sind Ihr Liebhaber. Mir machen Sie keine Angst. Auch nicht mit dieser Pistole? Rühren Sie sich nicht von der Stelle. Eine Bewegung und ich knalle Sie ab wie einen räudigen Hund. Dieser Schauspieler war der böseste von allen. Ein Schurke aus Italo-Western, Agentenfilmen und Tim Thaler. Ein Mann mit blauen, stechenden Augen. Natürlich Horst Frank. Ihr tückischer kleiner Plan war schon ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk war dieser Krimi aus Studio 13. Pierre Fraché, Spiel mit dem Tod. 1975 Uhr gesendet, ein Kammerspiel in Echtzeit. Nur zwei Personen sind zu hören, nichts lenkt ab. Ein Hörspiel wie ein Theaterstück. Und seien Sie nicht so misstrauisch. Niemand wird von diesem Gespräch erfahren. Es belauern sich eine Stunde lang Horst Frank und Ernst Jacobi. Um mich davon zu überzeugen, müssen Sie zunächst das Tonbandgerät abstellen, was Sie gerade in der rechten Schublade Ihres Schreibtisches eingeschaltet haben. Ein Punkt für Sie. Ein Radioduell für zwei erstklassige Stimmen. Der Erpresser Ernst Jacobi hat Horst Frank im Würgegriff. Wenn Sie jetzt bitte das Köfferchen aus dem Panzerschrank holen würden. Es dürfte mir wohl kaum etwas anderes übrig bleiben. Doch Horst Frank dreht den Spieß um. Ist das Köfferchen. Aber lassen Sie die Hände hübsch auf dem Tisch. Was haben Sie vor? Ich werde Ihnen jetzt eine Kugel in den Kopf jagen. Nein, da. Wir sind allein im Haus. Spiel mit dem Tod schlägt einen Haken nach dem anderen bis... Der Knall des Schusses symbolisiert den unwiderruflichen Akt, der das Problem nicht löst, sondern abbricht. Ja, so fasste es damals die Hörspielkritik zusammen. Worauf es ankommt, ist, dass eine offene Situation, eine Situation, in der einige Voraussetzungen eindeutig gegeben, einige zweideutig sind, in eine geschlossene überführt werden soll. Und ich höre da heraus, Horst Frank und Ernst Jacobi haben nichts weniger als eine Glanzleistung hingelegt. Das lag natürlich auch an den vielen Regisseuren. Hier war es Hartmut Kirste oder an Oskar Nitschke oder Paul Land, die waren die Ersten. An Otto Düben, Heiner Schmidt, Dieter Eppler, Günther Sauer, Walter Adler, Hans-Gerd Krogmann, Andreas Weber-Schäfer und vielen anderen. Die nun folgende Sendung können Sie stereophon empfangen. Die Technik entwickelte sich, aber SDR 1 funkte am Montag weiter und weiter. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Gerd Hauke, Charles Renier und Heinz Schimmelpfennig ein Kriminalstück von Rodney David Wingfield. Gruselgrab. In den 80er Jahren schloss die Reihe den Bogen zu den Anfängen. Mystery- und Whodunit-Stories prägten wieder den Spielplan. Die Besetzungen blieben weiter hochkarätig, bei den Krimis wie auch den fantastischen Geschichten. Auch die Übersetzungen waren bewährt. Marianne de Barde und Hubert von Bechtolzheim besorgten und bearbeiteten die Vorlagen aus England, Maria Frey die französischen. In den 90er Jahren fielen diese Geschichten etwas ab. Zeitgenössische Stoffe etwa von Sarah Paretsky, Minette Walters oder Donna Leon wurden ergänzt. Eines der letzten Studio 13 Hörspiele war eine Adaption nach Patricia Highsmith. Soll ich Ihnen mal den perfekten Mord an Ihrer Frau ausmalen? Sie können es vielleicht eines Tages gebrauchen. Und die hieß Strangers on a Train, bei uns zwei Fremde im Zug. Wir begehen jeder einen Mord, für den anderen. Zwei Fremde im Zug war Highsmiths erster Roman. Alfred Hitchcock hatte die Geschichte schon 1951 ins Kino gebracht. Man setzte also wieder auf Klassiker. Es kam das Jahr 1998, der Süddeutsche Rundfunk und der Südwestfunk wurden zusammengelegt. Und das bedeutete das Aus fürs Studio 13. Doch auch nach der Einbettung in den SWR ist eine Frage offen geblieben. Nämlich, was war das Studio 13? Stopp den ersten Satz nochmal. Oder anders gefragt, gab es überhaupt ein Studio 13? Das ist die Tonrolle. Die Antwort ist ja. Allerdings war das Stuttgarter Studio Nummer 13 nur ein unspektakuläres Aufnahmestudio für den Tagesbetrieb. Die Krimis kamen aus dem Studio 1 oder dem noch größeren Hörspielstudio 2. Ton fertig. Danke. Ja, warum dann also Studio 13? Natürlich, weil die 13 so schön mysteriös und geheimnisvoll ist. Dankeschön, ab dann. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Und sollten Sie noch mehr aus Studio 13 hören wollen, dann empfehle ich Ihnen den Podcast Das war morgen. Das war morgen hier in der ARD-Audiothek. Darin finden Sie die Hörspiele aus den SDR-Reihen Science Fiction als Radiospiel und Fantastik aus Studio 13. Etwa Welt ohne Schlaf, das Hörspiel, was ich vorhin angesprochen habe. Also genau die Klassiker, die seinerzeit im besagten Studio 13 Spin-off aus Heidelberg liefen. Auch ein ausführliches Porträt der Reihe finden Sie dort, zusammen mit wissenschaftlichen Nachbetrachtungen. Es ist sozusagen der Spiegeluniversum-Podcast von Kein Mucks, nur dass Sie in Das war morgen viel besser informiert werden. Und ganz frisch steht noch ein weiteres Stück aus Fantastik aus Studio 13 im Podcast Knallhart. Also woanders bei Knallhart steht Innsmouth nach H.P. Lovecraft, eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks von 1995. Unbedingt anhören. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.